Votivtafeln 1-27 von Friedrich von Schiller. 1. Was der Gott mich gelehrt, was mir durchs Leben geholfen, häng ich, dankbar und fromm, hier in dem Heiligtum auf. 2. Die verschiedene Bestimmung. Millionen beschäftigen sich, dass die Gattung bestehe, aber durch wenige nur pflanzet die Menschheit sich fort. Tausend Keime zerstreuet der Herbst, doch bringet kaum einer Früchte. Zum Element kehren die meisten zurück, aber entfaltet sich auch nur einer. Einer allein streut eine lebendige Welt ewiger Bildungen aus. 3. Das Belebende. Nur an des Lebens Gipfel der Blume zündet sich Neues in der organischen Welt, in der Empfindenden an. 4. Zweierlei Wirkungsart. Wirke Gutes, du nährst der Menschheit göttliche Pflanze, bilde Schönes, du streust Keime der Göttlichen aus. 5. Unterschied der Stände. Adel ist auch in der sittlichen Welt, gemeine Naturen zahlen mit dem, was sie tun, edle mit dem, was sie sind. 6. Das Werte und Würdige. Hast du etwas, so teile mir's mit, und ich zahle, was recht ist. Bist du etwas, o, dann tauschen die Seelen wir aus. 7. Die moralische Kraft. Kannst du nicht schön empfinden, dir bleibt doch, vernünftig zu wollen und als ein Geist zu tun, was du als Mensch nicht vermagst. 8. Aufgabe. Keiner sei gleich dem andern, doch gleich sei jeder dem Höchsten. Wie das zu machen? Es sei jeder vollendet in sich. 9. Pflicht für jeden. Immer strebe zum Ganzen, und kannst du selber kein Ganzes werden, als dienendes Glied, schließ an ein Ganzes dich an. 10. An die Proselytenmacher. Nur ein weniges Erde beding ich mir außer der Erde, sprach der göttliche Mann, und ich bewege sie leicht. Einen Augenblick nur vergönnt mir, außer mir selber mich zu begeben, und schnell will ich der Eurige sein. 11. Archimedes und der Schüler. Zu Archimedes kam ein wissbegieriger Jüngling, weihe mich, sprach er zu ihm, ein in die göttliche Kunst, diese herrliche Frucht, dem Vaterlande getragen und die Mauern der Stadt vor der Sambuka beschützt. Göttlich nennst du die Kunst? Sie ist's, versetzte der Weise, aber das war sie, mein Sohn, eh sie dem Staat noch gedient. Willst du nur Früchte von ihr, die kann auch die Sterbliche zeugen. Wer um die Göttin freit, suche in ihr nicht das Weib. 12. Jetzige Generation. War es immer wie jetzt? Ich kann das Geschlecht nicht begreifen, nur das Alter ist jung, ach, und die Jugend ist alt. 13. Die Übereinstimmung. Wahrheit suchen wir beide, du außen im Leben, ich innen in dem Herzen, und so findet sie jeder gewiss. Ist das Auge gesund, so begegnet es außen dem Schöpfer, ist es das Herz, dann gewiss spiegelt es innen die Welt. 14. Politische Lehre. Alles sei recht, was du tust, doch dabei lass es bewenden, Freund, und enthalte dich ja, alles, was recht ist, zu tun. Wahrem Eifer genügt, dass das Vorhandene vollkommen sei. Der Falsche will stets, dass das Vollkommene sei. 15. Majestas Populi. Majestät der Menschennatur, dich soll ich beim Haufen suchen, bei wenigen nur hast du von jeher gewohnt, einzelne, wenige zählen, die übrigen alle sind blinde Nieten, ihr leeres Gewühl hüllet die Treffer nur ein. 16. An die Astronomen. Schwatzet mir nicht so viel von Nebelflecken und Sonnen. Ist die Natur nur groß, weil sie zu zählen euch gibt? Euer Gegenstand ist der erhabenste freilich im Raume, aber, Freunde, im Raum wohnt das Erhabene nicht. 17. Meine Antipathie. Herzlich ist mir das Laster zuwider, und doppelt zuwider ist mir's, weil es so viel Schwatzen von Tugend gemacht. Wie? Du hassest die Tugend? Ich wollte, wir übten sie alle, und so spräche, will's Gott, ferner kein Mensch mehr davon. 18. Der Genius. Wiederholen zwar kann der Verstand, was da schon gewesen, was die Natur gebaut, bauet er wählend ihr nach. Über Natur hinaus baut die Vernunft, doch nur in das Leere. Du nur, Genius, mehrst in der Natur die Natur. 19. Der Nachahmer. Gutes aus Gutem, das kann jedweder Verständige bilden, aber der Genius ruft Gutes aus Schlechtem hervor. An Gebildetem nur darfst du, Nachahmer, dich üben. Selbstgebildetes ist Stoff nur dem bildenden Geist. 20. Genialität. Wodurch gibt sich der Genius kund? Wodurch sich der Schöpfer kund gibt? In der Natur, in dem unendlichen All. Klar ist der Äther und doch von unermeßlicher Tiefe. Offen dem Aug, dem Verstand, bleibt er doch ewig geheim. 21. Die Forscher. Alles will jetzt den Menschen von innen, von außen ergründen. Wahrheit, wo rettest du dich hin vor der wütenden Jagd? Dich zu fangen, ziehen sie aus mit Netzen und Stangen, aber mit Geistestritt schreitest du mitten hindurch. 22. Der Sämann. Siehe, voll Hoffnung vertraust du der Erde den goldenen Samen und erwartest im Lenz fröhlich die keimende Saat. Nur in die Furche der Zeit bedenkst du dich, Taten zu streuen, die, von der Weisheit gesät, still für die Ewigkeit blühn? 23. Schöne Individualität. Einig sollst du zwar sein, doch eines nicht mit dem Ganzen. Durch die Vernunft bist du eins, einig mit ihm durch das Herz. Stimme des Ganzen ist deine Vernunft, dein Herz bist du selber. Wohl dir, wenn die Vernunft immer im Herzen dir wohnt. 24. Die Mannigfaltigkeit. Viele sind gut und verständig, doch zählen für einen nur alle, denn sie regiert der Begriff, ach, nicht das liebende Herz. Traurig herrscht der Begriff, aus tausendfach wechselnden Formen bringet er, dürftig und leer, ewig nur eine hervor. Aber von Leben rauscht es und Lust, wo bildend die Schönheit herrschet. Das ewige Eins wandelt sie tausendfach neu. 25. Menschliches Wissen. Weil du liesest in ihr, was du selber in sie geschrieben, weil du in Gruppen fürs Aug ihre Erscheinungen reißt, deine Schnüre gezogen auf ihrem unendlichen Felde, wähnst du, es fasse dein Geist ahnend die große Natur. So beschreibt mit Figuren der Astronome den Himmel, dass in dem ewigen Raum leichter sich finde der Blick, knüpft entlegene Sonnen durch Sirius fernen geschieden aneinander im Schwan und in den Hörnern des Stiers. Aber versteht er darum der Sphären mystische Tänze, weil ihm das Sternengewölb sein Planiglobium zeigt? 26. An die Mystiker. Das ist eben das wahre Geheimnis, das allen vor Augen liegt, euch ewig umgibt, aber von keinem gesehen. 27. Weisheit und Klugheit. Willst du, Freund, die erhabensten Höhen der Weisheit erfliegen? Wag es auf die Gefahr, dass dich die Klugheit verlacht. Die Kurzsichtige sieht nur das Ufer, das dir zurückflieht, jenes nicht, wo dereinst landet dein mutiger Flug.